Hi. Hi. Morning, morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. What a long series. Was für eine lange Serie. Now, the next thing, number three, that you really need to begin to walk in the experience of the supernatural. Das nächste, Nummer drei, dass du wirklich beginnen musst, in den geistlichen Erfahrungen zu leben, ist... Is to learn to believe. Lerne zu glauben. You know, to learn to believe is a journey. Lernen zu glauben ist eine Reise. I understand this. Das verstehe ich. It's a lifelong journey to never stop believing. Es ist eine lebenslange Reise, nie mit dem Glauben aufzuhören. And you cannot put enough emphasis in your life journey of believing. Du kannst deine lebenslange Glaubensreise nicht genug betonen. Look. Schau. In simple words, in your life of faith you cannot slack. In einfachen Worten, im Glaubensleben kannst du nicht nachlassen. If you slack, you literally step back. Wenn du nachlässt, wirst du buchstäblich zurückfallen. And that's something that a lot of people don't understand. They think, oh, I can drop down my shield of faith just for a little bit. I'm a little tired. Und das ist etwas, das viele Menschen nicht verstehen. Sie denken, oh, ich kann mein Schild des Glaubens für kurze Zeit runternehmen. Ich bin ein wenig müde. When you go to bed tonight, don't put the shield of faith next to your bed. Don't put it on the nightstand. Wenn du abends schlafen gehst, dann stelle dein Schild des Glaubens nicht neben dein Bett. Stelle ihn nicht in den Schlafmodus. Sleep with it. Schlafe damit. Cool. You need the shield of faith. You need to learn to live by faith every single day. Du brauchst den Schild des Glaubens. Du musst lernen, an jedem einzelnen Tag dein Schild des Glaubens zu benutzen. Look. Schau. In my language. In meiner Sprache. Here is how I spell faith. Buchstabiere ich Glauben folgendermaßen. R-I-S-K. R-I-S-I-K-O. Risiko. That's how I spell faith. So buchstabiere ich Glauben. So constantly I step out of my comfort zone and risk. Dauernd trete ich aus meiner Komfortzone heraus und gehe ein Risiko ein. People say to me so many times, Reinhard, the way you live your life, it doesn't make sense, you're so crazy. Menschen sagen mir so oft, Reinhard, es macht keinen Sinn, wie du ein Leben lebst, du bist so verrückt. It's really funny, they want my experience with the supernatural, but they don't want to risk. Es ist wirklich komisch, sie wollen meine Erfahrung mit dem Übernatürlichen, jedoch wollen sie kein Risiko eingehen. It doesn't work, friend. So funktioniert es nicht, Freunde. Nope, nope, nope, nope. Nein, nein, nein, nein. So learn to constantly make choices of faith. Lerne dauernd Glaubensentscheidungen zu treffen. Learn never to quit. Lerne nie aufzugeben. And I'm going to mention the last thing that I've already talked about a lot, but I have to wrap up with it because it's so important. Und ich erwähne jetzt die letzte Sache, die ich schon oft gesagt habe, aber ich will damit beenden, weil es so wichtig ist. Act, act, act, act and act again. Handle, handle, handle, handle und noch einmal handle. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? This is something that is kind of a phenomenon, but I've seen this so clearly. Es scheint ein Phänomen zu sein, das habe ich so klar gesehen. The moment you begin to slack in acting, in dem Moment, in dem du nachlässt, zu handeln, your spiritual experiences are going to decrease so quickly. Wird deine spirituelle Erfahrung so schnell abnehmen. You know, I've seen so many people, even some very, very close friends. Ich habe so viele Menschen gesehen, sogar sehr enge Freunde. That have begun to act. Sie fingen an zu handeln. But then what happened? Und dann, was geschah? What happened is they kind of slacked, they became complacent. Was geschah ist, dass sie nachließen. Sie wurden selbstgefällig. And then, here is what happened. Und dann folgendes passierte. Before they realized, bevor sie realisieren, they have been out of experiences and their lives have become just lives of settling. Sind sie aus den Erlebnissen raus und ihr Leben wird zu einem Leben der Sesshaftigkeit. Keep acting. Bleibe in Aktion. Never stop putting actions to your perception and to your understanding through meditation. Never stop. Höre nie auf, zu deiner Wahrnehmung und zu deinem Verständnis durch Meditation das Tun hinzuzufügen. Keep using forward. Bewege dich vorwärts. Going to begin to walk in the supernatural experience. Wirst du anfangen, in übernatürlichen Erfahrungen zu leben. It's the desire of God. Es ist der Wunsch Gottes. For every single one of us. Für jeden einzelnen von uns. Perceive, understand through meditation and experience. Nimm wahr, verstehe durch Meditation und erlebe. God has no desire in theological relationship with his children. Gott wünscht sich keine theologische Beziehung mit seinen Kindern. God has a deep longing in his heart. Gott hat eine tiefe Sehnsucht in seinem Herzen for him and us to walk in intimacy and experience. Für sich selber und für uns, dass wir in Erfahrungen leben. And as this becomes a normal lifestyle, und wenn dies zu einem normalen Lebensstil wird, we are going to be a people who are the manifest sons of God in this earth. Werden wir ein Volk sein, das Gott auf dieser Erde ausdrückt. And we will bring glory to our King. Und wir bringen unserem König Ehre. Guys, it was long, long series. Leute, es war eine lange Serie. I hope you enjoyed it. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. See you guys. Bis dann, Leute.